Wir beginnen mit Harald Genzmer und seiner Sonate für Klarinette und Klavier. In einer Aufnahme mit Jörg Wittmann, Klarinette, und Silke Avenhaus am Klavier. Thank you. Das waren Jörg Wittmann Klarinette und Silke Avenhaus am Klavier mit der Sonate für Klarinette und Klavier von Harald Genzmer. Es geht weiter im Concerto Bavarese mit Musik von Hans Melchior Bruck, Sonate für Violoncello und Klavier Opus 36 mit Rainer Grasmäder Violoncello und Vera Tschech am Klavier. Thank you. Das waren Rainer Grassmäder, Violoncello und Vera Tschech am Klavier mit der Sonate für Violoncello und Klavier Opus 36 von Hans Melchior Bruck. Jahrgang 1909, gestorben ist er fast 90-jährig 1999. Jahrgang 1982 ist der folgende Komponist Gábor Péter Mezei. Wir hören ihn jetzt am Klavier mit seiner Komposition Vier Charakterstücke für Klavier. Thank you. vier Charakterstücke für Klavier von und mit Gábor Péter Mezei. Hier im Concerto Bavarese geht es weiter mit Kammermusik von Dieter Acker, Trio 1992 für Klarinette, Viola und Klavier. Mit Ralf Manno, Klarinette, Tivodar Popa, Viola und Michael Schäfer am Klavier. Thank you. Thank you. Trio 1992 für Klarinette, Viola und Klavier von Dieter Acker. Wir hörten Ralf Manno Klarinette, Tivudar Popa Viola und Michael Schäfer am Klavier. Im Concerto Bavarese als nächstes eine Komposition von Karl Kolbinger. Simple Music for Five. Für Flöte, Oboe, Klarinette, Horn und Fagott. Das Münchner Bläserquintett mit Tatjana Ruland Flöte, Irene Jäger Oboe, Ralf Forster Klarinette, Harald Mayer Horn und Andreas Zenke am Fagott. Thank you. Thank you. Thank you. Simple Music for Five von Karl Kolbinger. Wir hörten das Münchner Bläserquintett mit Tatjana Ruland Flöte, Irene Jäger Oboe, Ralf Förster Klarinette, Harald Mayer Horn und Andreas Zenke Fagott. Und jetzt noch im Concerto Bavarese eine Komposition von Meinrad Schmidt. Sein Quartett Nummer 2 für zwei Violinen, Viola und Violoncello. Es musiziert das Dalberg-Quartett. Thank you. Thank you. Das war das Quartett Nummer 2 für zwei Violinen, Viola und Violoncello von Meinrad Schmidt. Wir hörten eine Aufnahme mit dem Dahlberg-Quartett.